1. Die Gottlosen fliehen, obwohl niemand sie verfolgt, wohingegen die Gerechten so zuversichtlich sind wie ein junger Löwe. 2. Wenn ein Land durch Übertretungen gekennzeichnet ist, wechseln sein Herrscher häufig, unterverstandigen und einsichtigen Menschen hingegen bleibt die Führungsstabil. 3. Ein armer Mann, der andere Arm unterdrückt, gleicht einem zerstörerischen Regen, der die Ernte wegschwemmten keinen Nutzen bringt. 4. Wer das Gesetz missachtet, lob die Gottlosen, doch die Genigen, die Jahwe suchen, besitzen umfassend Verstandnis. 5. Bos Menschen erkennen gerechte Keet nicht, wohingegen die Genigen, die Jahwe suchen, als Verstehen. 6. Es ist besser, arm zu sein und in Integrität zu leben, als reich zu sein und auf krummen Wegen zu wandeln. 7. Wer das Gesetz befolgt, erweist sich als verstandiger Sohn, wer sich jedoch mit Verschwenden einlässt, bringt seinem Vater Schande. 8. Wer sein Vermogen durch Überhaupt Zinsen und Wucher vermehrt, sammelt es letztlich für Jemanden, der sich der Armen erbarmt. 9. Wenn Jemen sein or vom Gesetz abwendet und es nicht horen will, wird sogar sein Gebet als Abschu betrachtet. 10. Wer auf richtig Menschen auf einen bösen Weg führt, wird selbst in sein eigen Falle geraten, die unbescholten in Hingegen wer den Guts erben. 11. Ein reicher Mann holt sich oft für weiser, doch ein armer, aber verstandiger Mensch dort schaut in. 12. Wenn die Gerechten triumphieren, hecht groß Pracht, doch wenn die Gottlosen und die Markt kommen, siehen sich die Menschen zurück. 13. Wer sein Übertretungen verheimlicht, wird keinen Erfolg haben, wer sie jedoch bekennt und aufgibt, wird Barmherzigkeit erfahren. 14. Glücklich ist der Mensch, der stets erfurcht im Findet, wer jedoch sein Herz verhartet, wird ins Unglück stürzen. 15. Ein gottloser Herrscher über ein Armsvolk ist wie ein brüllender Löwe oder ein gieriger Bär. 16. Ein Forst, der armen Einkünften ist, bereichert sich oft durch Erpressung, wer jedoch ungerechten Gewinn verabschiedet, wird ein langes Leben haben. 17. Ein Mensch, der für den Morden jemandem während wörtlich ist, muss bis zu seinem Tod auf der Flucht sein, niemand soll ihn aufhalten. 18. Wer untadelig lebt, wird geratet wer den, wer sich jedoch auf Krumwedge begibt, wird ins Verderben stürzen. 19. Wer sein Feld bestellt, wird reichlich brot ernten, wer jedoch nutzlosen Dingen nachjart, wird gross Armut erleiden. 20. Ein treuer und zuverlässiger Mensch wird reichlich gesegnet, wer jedoch hastig nach Reichtum strebt, bleibt nicht ungestraft. 21. Parteilichkeit ist ein schlecht Sash, doch schon wegen eins kleinen Stucks Brock Kahn ein Mensch sich verge hen. 22. Ein neidischer Mensch ilt, reich zu werden, und erkennt debi nicht, das in Mangel erelen word. 23. Wer einen Menschen offen kritisiert, wird später mehr dank erhalten als jemand, der mit glattes unschmeichelt. 24. Wer sein Eltern bestiehlt und behauptet, dies sei kein Sundi, ist ein Complice von Zerstören. 25. Ein habgieriger Mensch verursacht Streit, wer jedoch auf Jahwe vertraut, wird reichlich versorgt. 26. Wer sich auf seinen eigenen Verstand verlässt, ist ein Narr, wer jedoch in Weisheit lebt, wird Gefahren entgehen. 27. Wer den Armen gibt, wird selbst keinen Mangel leiden, wer jedoch sein Organ vor ihnen verschließt, wird vielfach verflucht. 28. Wenn die Gottlosen und die Markt kommen, verstecken sich die Menschen, wenn sie jedoch untergehen, nehmen die Gerechten zu.